Aufgabe Blitzlesen. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Lies den Text so schnell wie möglich. Dein Nachbarkind stoppt die Zeit. Notiere die Zeit, die du zum Lesen gebraucht hast. Danach tauscht ihr und das andere Kind liest den Text. Wiederholt die Aufgabe noch einmal und vergleicht eure Zeiten. Werdet ihr schneller beim Lesen? Notiere deine Zeit im Lernweg.